Ich habe mir die Akte Kruse nochmal geben lassen auf seinem Gehalt. Und da kann ich dir nur sagen, der Mann war kurz vor der Pension. Der hat das nur beschleunigt und ist jetzt unter Bezügen freigestellt. Der Bezug. Das ist auch eine ganz normale Sache. Aha. So, so. Ne, normalerweise dürfte ich dir das nicht sagen, aber das war eine lang vorbereitete Angelegenheit mit dem Kruse. Und du hast schon recht, er ist selbst über seine eigenen Sachen gespolpert, mehr oder weniger. Aber im Großen und Ganzen hat er nur dadurch Vorteile. Hat nicht eine Mark weniger. Ne? Also wollte er etwas länger, also etwas früher seine Rente haben? Nö, höhere Rente nicht. Etwas früher? Früher, genau. Er wollte früher in Rente gehen. Auf jeden Fall hat der mich angerufen. Das ist richtig. Und er wollte wissen, ob ich den Wagen hätte. Ja. Ich sage, Herr Haubrock, der Rüttger von Kesselbrink hat das Verfahren schon eingestiehlt. Er hat mich zu einer Anzeige mehr oder weniger ermuntert, weil Sie eine Straftat vorgetäuscht haben. Das ist richtig. Ja, dann dürfen Sie doch mit dem Auto da nicht rumfahren. Ich habe Ihnen doch gesagt, die Steuern habe ich bezahlt. Ja, und Versicherung? Versicherung ist auch bezahlt. Nee. Eins vom Bein ist nicht gezahlt, sagte man mir. Wer? Wer sagte das Ihnen, wenn es kein Geheimnis ist? Herr Molter? Herr Molter, wer ist das? Der Hausbewohner am Dreisch. Ja. Oder heißt der Malter? Wie heißt das genau? Das weiß ich doch nicht. Kann doch nicht alle Mieter im Kopf haben. Mieter? Ist das ein Mieter von Ihnen? Hallo, sind Sie noch dran? Ja, sicher. Ist es ein Mieter von Ihnen? Ja, sicher. Ach so. Also, Versicherung ist bezahlt, Finanzamt ist bezahlt und andere Sachen, die ich in einem Telefon nicht benenne. Warum ist das wichtig für Sie? Ja, sicher. Warum ist es ausgerechnet gerade für Sie wichtig, ob ich etwas bezahle? Ich Sie immer mahnen muss, weil Sie öfters vergessen. Sie wollen doch nicht die Kralle am Auto haben. Zum Beispiel. Oder? Habt ihr doch schon mal gefragt, arbeiten Sie jetzt nebenberuflich so in Heimarbeitart wie für die Polizei? Nein. Nicht. Ich war ja selbst mal Polizist. Wann sind Sie da beim Lions Club? Regelmäßig. Steht doch alles im Internet, wann die sich treffen. Ja, man kommt da ja nicht unbedingt hin. Man kommt da auch nicht rein als Schmierfink. Ja, halten Sie dummes, freches Mundwerk. Ich meine, wenn Sie dort auch Mitglied sind, heißt das nicht, dass Sie zu den Treffen kommen, bloß weil da sich welche treffen. Sie könnten ja auch mal fehlen. Wenn ich sage, ich komme dahin, dann fehlen Sie wahrscheinlich. Nee, da würde ich kommen. Ach so, ich schreibe gerade an Ihrem Belobigungsbrief. Ja. Ja, das wurde Ihnen ja zugesagt. Jetzt habe ich so Böses über Sie geschrieben. Und da ich ja neutral und ehrlich bin, schreibe ich auch mal etwas Gutes über Sie. Also seien Sie freundlich am Telefon, beleidigen Sie den Telefongesprächsteilnehmer nicht. Wie soll ich dich denn beleidigen, Junge? Dutzen Sie mich nicht. Denn du bist ein Bäckerjunge und bist aus deiner Intelligenz als Bäckerjunge nicht weiter rausgekommen. Dutzen Sie mich nicht. Ich habe dir mehrere Chancen gegeben, du schnallst es leider in diesem Leben. Soll ich vielleicht in Ihre Fußstapfen treten, das Gleiche machen wie Sie? Nee. Garagenhöfe kaufen und plötzlich ist ein Auto weg? Und das mal 10 gibt ein schönes Einkommen. Das habe ich der Anita Rupfus auch vorgeschlagen. Die wollte das gar nicht. Was wollte sie denn nicht? Garagenhöfe kaufen und dann ab und zu ist mal so ein Auto weg. Ach. Von welchem Auto? Ja, was für Chancen wollen Sie mir denn gegeben haben? Bäckerjunge bin ich. Ich bin kein Bäckerjunge. Gelernter Bäckerjunge. Ich habe Bäcker nicht gelernt. Ich habe als Helfer gearbeitet und mehr verdient als die Gesellen. So. Deswegen war das lukrativer. Denn die Gesellen haben weniger bekommen als der Helfer, weil sie eine Ausbildung waren und das kostet auch ein bisschen Geld für die Ausbilder und die haben hinterher vielleicht mehr bekommen, wenn sie überhaupt in der Bäckerei geblieben sind. Und jetzt bist du pleite. Wieso pleite? Du hast es geschafft. So, gibt es noch irgendwas Wichtiges? So langsam hast du es gerafft, was los ist. So langsam. Sie sind ein Lions Club, Vortragsvorsteher. Ich bin Obermedizinalrat. Da sind Sie auch nicht. Für welche Behörde sind Sie denn tätig? Medizinaloberräte sind für irgendeine Behörde tätig. Für die höchsten Behörden dieser Republik. Das wissen Sie auch alles. Auch diese Frechheit mit den Polizeibeamten, die beim Flexen zugeguckt haben, wie sie die Sicherheitsschlösser da aufgemacht haben, mit Anton Michel zusammen. Was war das denn für eine Aktion? Da wollten sie den Container da abtransportieren. Danziger Straße 15. Da haben sie mir das Flexgeräusch am Telefon noch vorgespielt und ich habe die Polizei gerufen. Die Polizei kam rechtzeitig und hätte sie normalerweise fassen können. Ja, aber was denn? Ich kann doch an meinem Zaun flexen so viel, wie ich will. Das ist doch mein Eigentum. Aber es war mein Platz gewesen. Da durften sie nicht flexen. Warum denn nicht? Weil er noch zu dem Zeit vermietet war. Nee, das Mietverhältnis war längst aufgelöst. Also verbotene Eigenmacht ist es auf jeden Fall. Da müssten Sie klagen auf Räumung. Haben Sie geflext? Haben Sie geflext? Räumung muss ich nur machen, wenn irgendwie Wohnraum oder Privatsphäre damit betroffen ist. Nein. Aber so ein Container ist keine Privatsphäre. Nein, verbotene Eigenmacht ist es auch dann, selbst der Meier Stork zum Beispiel, ist ja damals vom Gericht sozusagen verurteilt worden. Es ist eine Verfügung erlassen worden, dass er nicht die letzte Mulde abtransportieren darf. Und in der Mulde hat ja auch niemand gewohnt. Warum hat das Gericht das denn gegen ihn erlassen? Weil es verbotene Eigenmacht war. Und mein Eigentum war da drin. Und dieses abgeschlossene Ding da, was ich mit Sicherheit... Sie verdrehen da. Hören Sie auf zu spinnen. Ich habe da Sicherheitsschlösser angebracht. Zwei dicke... Aber was ist denn dabei rausgekommen? Sie haben doch auch das Verfahren verloren, Mensch. Oder bin ich irgendwo verknackt worden, dass ich die Flex im Einsatz hatte? Nein, das ist bei der Staatsanwaltschaft weggeschmissen worden. So, wegen Nichtigkeit. Wussten Sie das schon? Nein, aber das weiß ich aus dem Grunde, weil, das, wie gesagt, das eine ist Wohnraum und das, Sie wissen doch, wie das da bei Ihnen bei der Räumung gelaufen ist. Bei Meier Stork. Da wurde ein kleines Stückchen verkehrt angegeben, meinetwegen statt Terrasse, Balkon oder umgekehrt und schon ist alles nichtig. Aber wenn ich sage, dieser Container muss weg, weil er nicht gezahlt hat und weil es ein Schandfleck und nur solchen gefallen, dann kann ich da in Eigenregie das managen. So, das habe ich jedem Gericht dieser Welt damals auch erklärt. Sie und die Polizisten, die dabei waren, die haben gesagt, sie haben recht. So. Was soll ich denn jetzt da verkehrt gemacht haben? Das ist mit Worten nicht mehr zu beschreiben. Nee. Weil sie nicht den Verstand haben, das zu begreifen. Verstand haben. Sie haben nicht in der Dunkelheit mit ihrer Flexmaschine und Anton Michel an meinen Sicherheitsschlössern herumzuflexen, solange sie kein Urteil haben. Es war doch gefallen Verzug. An der Danziger Straße 15? Ja, sicher. Was soll denn da für eine Gefahr gewesen sein? Ich hatte dir gesagt, hol's ab und du kamst nicht. Duzen Sie mich nicht. Natürlich kam ich nicht, aber deswegen dürfen Sie nicht am Abend, wenn es dunkel wird, mit der Flexmaschine... Ja, warum denn nicht? Ich kann doch an meinem Zaun flexen, was ich will. Weil Sie kein Räumungsurteil hatten. Das ist doch Unsinn. Das heißt, die Polizei war anwesend und Sie haben der Polizei das erzählt und die hat Ihnen auch noch Recht gegeben. Natürlich. Vor Ort. Ein Mann und eine Frau. Das ist doch alle 5 Jahre jetzt. Haben Sie erzählt und der Mann hätte noch ein rotes Gesicht gehabt. Ich meine die Leute aus dem Jahre 2004. Das waren Voss, Frohne, Rupfus und Koch. Ja. Und Stork. Ja. Meier Stork, Gerhard Voss, Gordon Frohne, Anita Rupfus, Rainer Koch. 5 Personen. Ja. Und das war grausam gegen diesen Personen gegenüber, was ich gemacht hätte. Sehr grausam. Ich habe also nächtelang nicht schlafen können. Ach, grausam nennen Sie das, wenn ich irgendwo eine Zahlungsunfähigkeit habe. Ihre Grausamkeiten, Ihre Schulden. So hatten Sie sich am Telefon ausgedrückt. Sie müssen sich das vorstellen. Sie passen ganz genau auf. Ein Geschäftsmann wie Koch Rainer, der nimmt Schulden auf, um einem Geschäfts, Partner wie Herrn Bohlmann eine Fläche zur Verfügung zu stellen. Die Kredite werden jeweils zum 1. abgebucht, meist sogar schon zum 30. oder 31., je nachdem wie lang der Monat ist, auch manchmal 28. oder bei Schaltjahren 29. So, in dem Moment muss die Miete kommen, weil man dann erst wieder glatt hat. Und wenn du das nicht zahlst, dann lebst du auf Kosten des Unternehmers, der dir die Flächen zur Verfügung gestellt hat. Das Gleiche kannst du auch umstellen auf Wohnfläche, auf Gewerbefläche, auf Garagen. Alles kannst du umstellen. Nur du lebst auf anderer Leuts Haut. Das ist mittlerweile modern, da gebe ich dir recht, im Rahmen der Solidarversicherungen diese Versicherung entsprechend zu belasten. Ich habe Ihnen niemals erlaubt, mich zu duzen. Aber höre nicht dem Staat an, ich bin eine Person des Privatrechts und nicht des öffentlichen Rechtes. Man duzt die Leute nicht im Interview. Ich will es ja nur sagen. Ja. So, und in unserer Wirtschaft geht es ganz klar so, entweder gibst du Vollgas oder Vollbremse. Entweder bist du Millionär, reicht meistens schon nicht mehr, mehrfacher Millionär, oder du rutschst runter auf Hartz IV. Beiden Personengruppen geht es sehr gut. Dazwischen, das ist der berühmte Mittelstand, der bricht weg in Deutschland. Und dann darf man da ein bisschen rabiater vorgehen. Rabiata, es kommt immer darauf an, wie man den Wald reinruft. Ultima Ratio. Ultima Ratio. Das ist dann also erlaubt, das Faustrecht, nicht wahr? Ja, Faustrecht ist wieder erlaubt. Wodurch erlaubt? Wo steht das? Ungeschriebenes Gesetz? Ungeschriebenes Gesetz. Ist aber erlaubt. Kosmisches, ungeschriebenes Gesetz. Ja. Existiert irgendwie und irgendwo. Darf der anwenden, der meint, er dürfe. Ja. Hast du doch irgendwo schon mal gehört mit dem Faustrecht. Ja, 2004 war das. Ja. Meier-Storck. Das ist, so hätte ich es auch machen sollen. Der Mann hat es genau richtig gemacht. Und so weiter. Und wie geht das und so weiter? Da sagten sie wörtlich, das ist das sogenannte Faustrecht. Und das wird wieder ein Gesetzesteil werden bei uns in Deutschland. Ja. Können Sie sich erinnern? Ja. Das sehen Sie. Hatte ich recht damals. Das kam auch. Ja. Mit Angela Merkel. Was hat Angela Merkel mit dem Faustrecht zu tun? Ja, die hat im Justizministerium dieses Recht wieder als platonisches Recht rausgegeben. Ach so, das wusste ich ja nicht. Ja. Platonisches Recht. Richtig. Die Frau Merkel, ich rufe sie mal an. Ich mach mal ein Interview mit der, nicht nur mit Ihnen. Mit Ihnen sind die Interviews so ein bisschen sonderbar. Sie sind so ehrlich und das schreckt die Leute ab, verstehen Sie? Denn normalerweise muss man sich eigentlich so verstecken und dann heiser sprechen mit dem Taschentuch. Wofür muss ich denn heiser sprechen, Mensch, Junge? Damit ich bin dann ein rechtschaffender Kaufmann. Das platonische Recht wäre von Frau Angela Merkel im Justizministerium. Ja, da musste also auf die Plattform also Angela Merkel gehen. Ja. Und da musst du die Rechtsauskunft reinholen und dich weiter durchsnippen. Tja, und da soll was von platonischem Recht stehen. Ja. Und Faustrecht. Alles steht da drin. Mhm. Und daran haben Sie sich gerichtet? Ich halte mich daran, nicht gerichtet. Sie halten sich daran. Mhm. Dann sind Sie eigentlich in allen Dingen unschuldig, strafrechtlich betrachtet. Ich bin unschuldig bis in die letzte Instanz. Aber mit Blick auf das platonische Recht, von dem Sie gerade erzählt haben. Ach Mensch, Junge. Ich bin auch von jeher unschuldig. Ach so. Und diese Fluchblätter, die du da verteilt hast, die sind auch nicht rechtens. Also da war wohl jemand mit dem Faustrecht ein bisschen stärker als Sie, weil Sie nicht zur Stelle waren. Das weiß ich nicht. So. Platonisches Recht habe ich in der Suchmaschine gefunden, nur einen einzigen Hinweis gefunden, aber mit Merkel war da gar nichts. Haben Sie sich das ausgedacht? Nein. Haben Sie selbst dort auf der Webseite von Angela Merkel besucht? Angela Merkel hat auf ihrer Webseite etwas über platonisches Recht, Faustrecht, und Herr Koch hat es dort gefunden. Richtig. Für den Krieg, oder was? Ist mir egal wofür. Sie haben den Mann benannt. Damit hab ich doch... Kennen Sie Funk, haben Sie mich gefragt. Habe ich gesagt, Funk ist eine Musikgruppe. Ja, da wäre Ende gewesen, das wäre schnell gegangen. Aber heute in Deutschland, ja, nein, wir können doch dem nichts tun und so weiter und so weiter. Und so habe ich dann im Internet bei Funk gesucht, Funk und Hitler, und dann kam ich auf den Walter Funk. Und dann haben sie den bestätigt, das wäre der Richtige gewesen. Also, ich bin ehrbarer Medizinaloberrat, arbeite in Berlin weiterhin in Krankenhäusern, in Krankenhäusern, aber ich habe nichts mit der NSDAP oder mit dem Dritten Reich zu tun. Das können Sie meinetwegen aufnehmen, auch ins Internet zu stellen. Ich betone, habe nichts damit zu tun. Um Gottes Willen, was meinen Sie, was ich da am Gange hätte? Noch eine Gegenvorstellung. Haben Sie irgendwas mit russischen Vereinen zu tun? Meine Bekannte aus Hövelhof, die ist Russin. Das ist der einzige Bezug, wo ich Russland im Mund nehme. Ach so, und die Kinder. André und das war der einzige, genau. Rudi und Michael sind ja nicht russisch. Sie sind ja in Deutschland. Ja, ja. Sie können ruhig in Russland bzw. in Deutschland wohnen, haben aber immer noch russische Vorfahren. Ja, eben. Also das kann man jetzt zum Teil. Also wollen Sie sich davon auch distanzieren, von Ihrer Zugehörigkeit zu irgendeinem russischen Verein im Untergrund? Ja, wo soll der denn sein? Sie haben von dem Verein erzählt. Ich soll fragen, ob Sie von einem namenhaften Verein aus den russischen Emiraten gehört hätten. Nein, ich will Ihnen nicht wehtun. Man meint von einem Verein, der im Untergrund arbeitet. Wortlaut Rainer Koch. Ja, aber wann war das? In welchem Zusammenhang? Und ist der jemals aufgetreten, der russische Verein? In den Jahren, kann man ja jetzt schon sagen. Ich weiß nicht, wer die Leute sind. Das weiß man bei den Leuten nicht. Man kann denen nicht ins Gehirn gucken. Wo ich regelmäßig mit zusammenarbeite, das hatte ich Ihnen ja zu verstehen gegeben, diese Vereinigung kannten Sie, das ist diese Inkasso-Firma. Das ist doch ein Wahnsinn, was Sie da veranstalten. Das kann auch alles vorbei sein. Von einem Tag auf den anderen Tag kann alles weg sein. Ich kann sämtliche Webseiten löschen, ich kann sämtliche Inhalte von Servern entfernen. Und auch auf YouTube kann ich alles löschen. Aber das kostet eine Bearbeitungsgebühr. Hat nichts mit Erpressungen zu tun, das ist eine Bearbeitungsgebühr und hat ihren Preis. Nein, aber doch nicht so viel und alles. Und vor allen Dingen werden Sie ein Dr. Meier Stork, der wirklich im Rotary Club und also Rang und Namen hat alles. Woher kommt eigentlich der Name Rotary? Müssten Sie doch wissen. Ich weiß es. Im Internet nachlesen. Ich hab's nachgelesen. Woher kommt der Name? Woher kommt der Name? Wir sind doch hier jetzt nicht im Abhörunterricht. Woher kommt der Name Rotary? Sagen Sie es mir, dann bestätige ich es Ihnen. Ja, die Mitglieder haben dort üblicherweise an einem rotierenden Tisch in einer rotierenden Reihenfolge sich hinsetzen müssen nach jedem neuen Treffen. In dem Sinne. Jedes Mal einen Platz weitergetauscht. Genau, kommt von Rotieren. Es gibt keine Stammplätze. Und jetzt ist er also im Lions Club und im Rotary Club drin. Ja. Und noch? Im Rotary Club ist übrigens auch der Erwin Südfeld. Ja. Wussten Sie das? Ja, sicher. Wir treffen uns doch regelmäßig, Mensch. Zweitens habe ich mitgeteilt, Sie hätten gesagt, dass von Herrn Fischer die Behauptung mit dem Kinderbonus stamme und der ist von der Polizei. Ja. Und was ist da jetzt schlimm dran? Und die Frau Milzmann hätte das auch gesagt. Von Frau Milzmann haben wir gar nicht gesprochen. Ich habe nur von den Herrn Fischer gesprochen, und von Frau dass sie da verhaftet worden sind und dass ein Polizist das so gesagt hat. Ach so. Also erstens, verhaftet worden ist kein Mensch. Sie sind von sechs oder sieben. Jetzt muss ja, ich genau. Solche wieder Geräusche lachen. Machen sie auch wieder dazwischen. Warum rufen Sie an? Ja, ich wollte wissen, wie das jetzt mit den Zahlungen aussieht. Gruß an Helga. Scheiße. Gruß an Helga. Ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Welche Helga? Schönegger. Schönegger ist Helga? Helga Schönegge. Haben Sie auch angerufen, ne? Können Sie einen Gruß übersenden? Staatsanwältin. Staatsanwältin? Die wohnt doch da. Ja, sicher. Im Hause. Ist doch interessant, dass Frau Dekers und Frau Schönecke im selben Haus wohnen. Interessant, ne? Ist selten sowas, ne? Ja, genau. Wollen wir da mal ein Interview machen oder einen kurzen Fernsehfilm direkt vor dem Haus? Ich lade Sie dazu ein, dazu bezahle ich 10 Euro. Ich nehme an, dass Frau Delka da wohl dann entsprechend... Dekers, Dakers, englischer Name. Dekers Wischnewski, ja, Dakers Wischnewski. Dakers Wischnewski wohl da was gegen haben könnte, ne? Man kann sie bitten. Was macht die Frau Schönegger eigentlich beruflich? Sicherlich was Geheimnisvolles. Oder hat sie gemacht? Warum sind sie auf Staatsanwältin gekommen? Staatsanwältin? Ja, ich hatte doch eben noch Helga gefragt. Da haben sie gesagt, wer ist das? Oder sowas da. Da habe ich gesagt, Schönegger. Da wussten sie Bescheid. Und da haben sie gesagt, Staatsanwältin. Ja. Wie kam sie auf Staatsanwältin bei Frau Schönegger? Da wohnt doch diese Staatsanwältin im Haus. Genau, aber war das denn der Grund, warum Sie dann Staatsanwältin sagten? Sie waren also in Gedanken eigentlich bei der Frau Dekers, als ich Schönegge sagte. Ja, Sie hypnotisieren mich. Bitte? Sie hypnotisieren mich. Ach so, ich verstehe, weil ich ganz zufälligerweise dieses brisante Haus erwähnte, mussten Sie bei Schönegge aufgrund der Hypnose an Frau Dekers denken. Ja. Grüßen Sie die Staatsanwältin von mir. Wen denn jetzt? Die Dekers. Kenn ich doch gar nicht. Die Schönegge muss sie wohl kennen. Nee. Sie haben sie doch selbst verraten, hören Sie auf, was zu erzählen. Ich habe gesagt Schönegge und Sie haben gesagt Staatsanwältin. Das heißt, Sie haben beim Namen Schönegge sofort an die Staatsanwältin denken müssen. Und nein. Das ist doch kein Zufall. Bestreite ich. Sie haben gesagt, das wäre so eine Art Hypnose gewesen. Ich habe aber auch nicht an Staatsanwältin gedacht, also hören Sie auf so einen Quatsch. Also haben wir beide nicht dran gedacht. Doch, ich habe Schönegge gesagt und Sie haben sofort Staatsanwältin gesagt. Das heißt, da gibt es schon eine Verbindung und einen Zweck und einen Sinn. Nein. Warum haben Sie denn an Staatsanwältin gedacht und Staatsanwältin gesagt, als ich die Frau Helga mit Nachnamen benannte, weil sie Schönegge heißt? Das sind Wahnvorstellungen von Ihnen. Von mir? Ja. Sie haben doch Staatsanwältin gesagt, das haben Sie doch gesagt. Wir leiden unter einem unterbewusstsamen Wahn. Ach so. Ich hab's aber aufgenommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Kennen Sie Wahnsinn? Und Wahn? Ja, sicher. Scheint beides bei Ihnen vorhanden zu sein, wenn man sich diesen Quatsch anhört. Selbst wenn man sich verrät. Klaren, dass ich bestimmen kann, wer in welchen Häusern und was auch immer. Sind Sie denn verrückt oder was? Nein, aber wenn da eine Wohnung frei ist und das ist bekannt, wenn man sich kennt, vielleicht kennen Sie auch den Hauseigentümer dort bei der Ernst-Heidin-Straße gut. Josef-Heidin-Straße gemeint. Wer ist denn dort der Hauseigentümer? Hauseigentümer gibt es da überhaupt nicht. Wohnungseigentümer? Nein, einzelne Wohnungseigentümer gibt es da. Ach so. Einzelne Wohnungseigentümer. Aber das Na müssen gut. Sie doch ermitteln. Sie müssen doch viel pfiffiger sein als ich. Brauche ich doch gar nicht. Ich brauche doch nicht über den ganzen Tag, mein ganzes Leben lang immer nur rumfahren und irgendwas ermitteln. Dazu bin ich überhaupt nicht da. Ich bin Bürger. Ich habe zu kassieren. Gewinnabschöpfung nennt man das. Das heißt, die Behörden müssen gegen Sie ermitteln und Sie dürfen mit Ihnen nicht befreundet sein. Polizeibeamte haben sich mit Kriminellen nicht einzulassen. Fertig. Aber die Staatsanwaltschaft gibt mir doch in Kopie die Briefe, die für Sie bestimmt sind. Oder geht das nicht? Jetzt pass ganz genau auf. Das mache ich ganz selten. Du hast sehr viel Scheiße gebaut und Unsinn gemacht und deine Ermittlungen dilettantisch geführt, wie auch immer. Ich biete dir jetzt Folgendes an. Wenn du jetzt Ruhe gibst, dann lass ich dich ziehen, wohin du willst. Aber wenn du jetzt weiter so einen Terror hier so vorbereitest, dann werde ich noch ungemütlicher. Und da ist im Brückenplatz noch das Schönste für dich. Überleg dir das gut. Lass die gute Frau Schönegge in Ruhe, lass die Staatsanwältin in Ruhe, lass mich in Ruhe, hör mit deinen Fluchblättern auf. Herr Grüßmann, könnte ich mal fragen. Haben nichts gebracht? Grüßmann, bekannt? Staatsanwalt? Mhm. Ja. Oberstaatsanwalt Grüßmann. Na Born. Hm? Ja. Was ist denn mit dem? Den werde ich auch mal interviewen. Auch interviewen? Ja. Also. Und die Frau Dekas, die da bei der Frau Schönegge wohnt, das ist ja auch kein Zufall. Du hast alles richtig verstanden. Es ist alles kein Zufall. Es ist aber so. Und da kannst du, kleiner Wicht, nichts gegen machen. Frechheit. Frechheit? Frechheit. Nee. Du gehst dafür noch in den Schopf, was du da veranstaltest. Frechheit. So. So war das gewesen. Dann hatten sie den Herrn Röttgen benannt. Genau den, der es gesagt hat, den soll ich anrufen. Ja, und dann sollte ich auch noch bei Ihnen anrufen und nach ein paar Tagen, oder ich weiß nicht, ob es zu spät der Uhrzeit war, habe ich nochmal angerufen, diesen Polizisten, diesen Röttgen soll ich doch fragen. Ja, was soll ich denn fragen? Ja, wo das Auto ist. Ja, aber das könnte ich ja morgen schon tun. Ja, ich habe ja noch gar nichts bezahlt. Dann sagt er mir das wohl nicht. Nee, dann sagt er nichts. Das war unser Telefonat. Und ja. Das nennen Sie Polizei, Freund und Helfer? Ja. Ja, aber sie hat doch Ihnen geholfen und nicht mir. Natürlich hat sie Ihnen geholfen. Stell dir mal vor, Sie wären kriminell geworden durch diese Handlung. Nein, ich wäre auch dann nicht kriminell geworden, wenn die Polizei gesagt hätte, dort steht das Auto. Herr Koch hat es dahingestellt, da hinten in der Otto-Brenner-Straße. Da stand ja auch in Espas. Oder beim Kanzmann ist es gewesen. Und Herr Pohlmann soll erstmal bezahlen, dann kriegt er sein Auto wieder. Ich übe jetzt das Vermieterpfandrecht aus. So ähnlich, so hat die Polizei das angedeutet. Das heißt, wir haben hier eine Beweislastumkehr, das kennen Sie auch. Sie müssen nachweisen, dass die Kleidung nicht der Qualität entsprochen haben könnte oder sollte. Ja, die haben doch gestunken, die waren doch nass. Nein, es hat gar nichts da gestunken. Meine Kleidung hat nicht gestunken. Also ich will jetzt die beiden, ich habe vier Polizisten hier stehen, die das aussagen würden. Arzt im Dienst, ist die Plakette jetzt endlich rausgerissen, aus dem Fenster rausgeschmissen? Aus dem Fenster habe ich sie nicht rausgeschmissen. Ich habe meine Zusatzausbildung abgeschlossen. Und jetzt ist er plötzlich Arzt geworden? Jawohl, Medizinaldirektor. Ach so. Wie geht's den Ferienanlagen? In Übersee oder Inland? Wahlweise. Wahlweise. Im Inland. Inland. Inland ist im Moment das Wetter schlecht. Die Leute haben alle kein Pulver. Und in Übersee gibt's auch Ferien? Ja. Der Familie Koch? Familie Koch nicht. Abgesehen davon sind die LKWs beide so alt, dass sie gar nicht mehr unter Vermögen zählen. Also ich könnte den sehr gut gebrauchen. Sehr gut sogar. Ja, mit oder ohne Brief. Bei uns geht jedes Fahrzeug gezielt weiter. Ich möchte überhaupt keine Gegendarstellung, Darstellung. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Mhm. Ich bin Medizinaloberdirektor und mehr oder weniger... Diesen Beruf gibt's gar nicht. Na sicher. Nein. Medizinaloberrat. Eben ja hieß es noch Direktor. Was denn jetzt? Bin ich auch. Direktor und Oberrat. Ach so, Direktor und Oberrat und alles bei der Inhaberin eingestellt. Oder Ärztekammer, aber das tut doch jetzt gar nichts. Fuchs ist Ihr Arbeitgeber. Fuchs ist mein Arbeitgeber? Ja. Wie kommen Sie denn jetzt auf sowas? Ja, weil Sie das so schlüssig hingestellt haben. Die Inhaberin hat Ihnen einen Brief da wohl zukommen lassen, hieß es da kurz vor der Klage beim Landgericht bei der Born. Und die Inhaberin in Hövelhof ist ja nur die Frau Fuchs. Nein. Also ist sie die Firmeninhaberin. Nein. Dann ist der Werner Heuer Ihr Arbeitgeber. Wer ist denn Werner Heuer jetzt? In Kassel in Moskau. Chef in Anführungsstrichlein, kursiv gedruckt. Ach. Herr Bohlmann, Sie hätten viel besser ermitteln müssen die ganzen Jahre. Ja, Koch. Ja, Pohlmann wieder. Ach, moin, Poli.